Live. Best of DJ Session 2025 mit Mogwai. Ganz genau, einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Hallo und herzlich willkommen zum Best of Teil 2 diese Woche, unserer Best of 1 Live DJ Session. Und das mit mir, Mogwai, wie immer in der ersten Stunde mit meinem Best of Mainstage Tracks 2025. Danach geht's weiter mit sehr ausgewählten Sets. Und zwar in der zweiten Stunde, also von 23 Uhr bis 0 Uhr mit Bunt, Morgan C-Tree und Jaden Boysen. Und danach habe ich für euch noch von 0 bis 1 Uhr Mau P, DJ Gigola und Avion. So viel zum Ablauf von der letzten 1 Live DJ Session in 2025. Und die beginne ich jetzt hier mit David Guetta, Teddy Swims, Tones and I und ihrem Track Gone, Gone, Gone im David Guetta Remix. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Drive me inside, I only want you when you're gone. cool. Expression on her face like she ain't got a clue. Then she told me she don't run with the crew. You know how I do it, I just one gotta do. Auf DJ Session 2025 mit Mogwai. ihr hört 1 live und das mit dem Best of 1 live DJ Session Mainstage Tracks und das gerade mit mir Mogwai und da darf der Track natürlich nicht fehlen. Scoop heißt der Act und Drop It heißt der Track und der kommt von Charlotte de Witte, beziehungsweise der Remix kommt von Charlotte de Witte. Ja, und wenn ihr euch mehr für die Tracklist von heute Abend interessiert, dann geht doch einfach mal in die 1 live App, hört euch dort gerne die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 live DJ Session. Hier kommt der nächste Track, der kommt von Hilo vs. Green Velvet, Dagé vs. In Deep, Koala vs. Brighter Days vs. Saved My Life, was ein Name. Und kein geringerer als Oliver Heldens hat das Mashup hier geliefert. Das kommt jetzt. DJ Session 2025 mit Mogwai. Läuft bei euch und das mit der 1Live DJ Session und das mit der Best of 1Live DJ Session 2025. Da darf der Track natürlich nicht fehlen. Morten mit David Guetta, Lucky heißt der Titel. Ja, und wenn ihr diese Woche andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1Live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal, wo euch offline anhören. Hier geht schon weiter mit dem nächsten Titel: Delirium mit Sarah McLachlan und ihrem Track Silence im John Summit Remix. Der kommt jetzt. Subside, subside, subside, subside. 1 live. Best of DJ Session 2025. Mit Mogwai. To the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance. Get up now, can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. Turns. Get up now, can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. True respect, it's yours to earn. I'll select it, you can turn. Resurrect it, no concern. Remember when we used to go to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave. Can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. Ihr hört die 1 Live DJ Session, das gerade mit mir, Mogwai, und das heute mit dem Best of 1 Live DJ Session 2025. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktueller Clubmusik, und das heute natürlich auch so. Im Best of 2025 darf dieser Track natürlich auch nicht fehlen. Audio Bullies mit Chris Lorenzo, Max Tyler und ihrem Titel London's on Fire. Und danach geht's weiter mit Chris Lake mit seinem Remix von Galvanize von den Chemical Brothers. Der kommt jetzt. welcome to push the button world. My finger is on the button. We'll be right back. Best of 1 Live DJ Session 2025 läuft bei euch gerade im Radio und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und darf der Titel natürlich nicht fehlen, der kommt natürlich von Dahul und heißt Love Parade. Hier ist aber im Cashion und Yoto Extended Mix. Und danach geht's weiter mit den Cheesecake Boys und ihrem Titel How Does It Feel? 2025 mit Mogwai. euch läuft eins live und das mit der 1 Live DJ Session, das mit dem Best of 2025, das immer noch mit mir im Mogwai. Gleich um 23 Uhr habe ich für euch sehr coole Live-Sets von Bund, Morgan, C3, Jaden, Boysen, Maupi, DJ, Gigola und Avion. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. Session 2025 mit Mogwai. You cannot train yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? Give me